Ich hab gerade gesehen, da ist so ein richtiger Fluss, ja, da ist so ein richtiger Fluss. Und das Einzige, was du tun musst, ja, ist in diesen Fluss reinzuspringen, ja. Ich hab einige noch gesehen, ja, die halten sich noch teilweise fest an Ästen, ja, oder stehen noch am Ufer, ja. Aber ich sag dir eins, ja, Gott möchte an dir wirken. Gott möchte heute Morgen an dir wirken, ja. Das Einzige, was du tun musst, ist loslassen, ja. Lass einfach ganz los und bitte den Heiligen Geist, übernimm du bei mir, übernimm du meine Probleme, übernimm du meine Herausforderung. Lass einfach jetzt mal alles los und spring ganz bewusst rein in diesen Fluss. Halleluja. Können wir nochmal singen, du bist würdig. Weißt du, ich hab vorher im Lobpreis so gesehen, wie Jesus hier auf dieser Erde war, ja. Und er ist durch die Straßen oder was auch da gegangen, ja. Und er kümmerte sich um alle Menschen, ja. Er kümmerte sich um Menschen, wenn sie Hunger hatten, sie bekamen zu essen, ja. Wenn sie krank waren, wurden sie geheilt. Wenn sie zerbrochene Herzen hatten, ja, begegnet er ihnen. Und heilte die Herzen, ja. Egal, was für eine Not auch da war. Egal, was für ein Mangel da war. Jesus war die Antwort. Jesus war die Antwort damals, ja. Und im Wort Gottes steht, ja, Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist derselbe. Und er möchte dir heute Morgen begegnen. Ganz persönlich. Für deinen Mangel, für deine Herausforderungen. Was du auch immer hast, ja. Er möchte dir heute Morgen Er möchte dir begegnen. Also sei offen, mach dein Herz auf. Ja? Ich habe einfach gesehen, wie er damals durch die Gänge oder durch die Straßen gegangen ist. So geht er heute zu jedem Einzelnen. Ja? Zu jedem Einzelnen. Und er möchte dir jetzt begegnen. Ja? Er möchte dir begegnen. Oh, es ist die Kraft, die in dir ist. Ja? Es ist die Kraft, die von ihm ausgeht. Es ist die Kraft, die Himmel und Erde erschaffen hat. Und diese Kraft, sie ist hier und sie verändert dein Leben. Und ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen jetzt touchst. Touch ihn. Oh, touch ihn. Mehr. Oh, mehr. Mehr, das sind Durchbrüche in deinem Leben. Das sind Durchbrüche in deinem Leben. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Touch jeden Einzelnen. Oh, ich danke dir, dass jeder nicht mehr so rausgeht, wie er heute reingekommen ist, sondern dass er verändert rausgeht. Dass ein Durchbruch da ist, ein Durchbruch, ein sichtbarer Durchbruch. Sei es körperlich, Finanzen, Beziehungen oder was auch immer. Das sind Durchbrüche heute Morgen. Das sind Durchbrüche heute Morgen. Also zieh dir deinen Durchbruch. Zieh dir deinen Durchbruch. Da ist Durchbruch für uns. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch in jedem Bereich. Ja, da ist Durchbruch. In jedem Bereich. ich gehe hinein. Denn er hat's vollbracht. Er hat's vollbracht. Oh, er hat's vollbracht. Für jeden Bereich. Oh, ich hab gerade noch den Eindruck so, was du brauchst heute Morgen, ja, was du brauchst, ist ihn. Es ist ein Touch vom Himmel. Es ist seine Herrlichkeit. Es ist er, was du brauchst, ja. Und du kannst ihm nur begegnen, indem du einfach jedes Vorurteil, alles, was dich beschäftigt, alles ablegst, ja, und ganz auf ihn schaust, ja. Du kriegst diesen Durchbruch heute Morgen. Der liegt in der Luft, ja. Da ist Substanz heute Morgen hier, ja. Aber du kriegst diesen Durchbruch nur, indem du mal alles ablegst, ja. Ich habe so ein Bild gerade gesehen, ja. Wie so, ihr kennt ja die Maulwürfe, ja. So Maulwurfhaufen, ja. Dann guckt der da so raus, der Maulwurf, ja. Und ich habe gesehen, wie Einzelne einfach da so mal rausgucken, dann aber wieder nach unten verschwinden, ja. Und der Heilige Geist hat mir einfach so gezeigt, ja. Oben ist die Herrlichkeit, ja. Der Maulwurf guckt raus, ja. Aber er geht wieder zurück in sein natürliches Leben, zu seinen Problemen. Er schaut auf seine Probleme, er schaut auf seine Herausforderung. Das solltest du heute Morgen nicht tun, ja. Du solltest rausspringen, ja. Rausspringen, ja. Du sollst in die Herrlichkeit reinspringen, ja. Und deswegen, lasst uns jetzt wirklich bewusst in diese Herrlichkeit abspringen, ja. Mach wirklich alles weg und spring ab. Spring ab. Ich spring ab. Ich spring ab. Spring ab, tu alles andere weg. Ich spring ab in deine Arme, Vater. Ich spring ab, ich spring ab, ich spring ab, ich spring ab. Gesehen, wie Feuer kommt. Ich habe gesehen, ja, verzehrendes Feuer. Da ist mehr heute Morgen. Streckt euch aus, streckt euch aus. Gott will mehr mit dir tun heute Morgen. Gott möchte dich heute Morgen verändern, ja. Gott will dich touchen. Und wenn Gott dich toucht, bleibt nichts mehr so, wie es war. Da ist Lebensveränderung. Da ist Lebensveränderung. Es verändert sich Atmosphäre. Es verändert sich alles in deinem Leben. Wenn Gott dich toucht, verändert sich alles. Lass dich touchen heute Morgen. Oh, danke, Herr, für frisches Feuer, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Mehr. Oh, mehr. Da ist mehr. Oh, Heiliger Geist. Da ist mehr. Mehr, mehr, mehr, mehr. Heiliger Geist, komm. Da ist mehr. Oh, touch. Oh, komm, komm mit deinem Feuer. Oh, komm, Heiliger Geist, komm mehr. Habe ich gesehen, ich habe das Wort Offenbarung gerade gesehen, ja, neue Offenbarungen sind da, ja, diejenigen, die, ja, jeder liest im Wort, aber da, ich habe einfach gerade dieses so tief im Wort verwurzelt sind, die es gerade so auf dem Herzen haben, das sind neue Offenbarungen für euch und ich setze das jetzt frei in Jesu Namen, danke Herr, neue Offenbarungen Herr, danke Herr, danke Herr und ich habe auch gerade noch wachrütteln, ja, das Wort wachrütteln. Und ich danke dir, Herr, jede Lauheit verschwindet in Jesu Namen. Und da ist ein Wachrütteln, da ist ein Wachrütteln in den Gemeinden, da ist ein Wachrütteln im Leib Christi, da ist ein Wachrütteln, da ist ein neues Feuer. Danke, Herr, dass du kommst mit neuem Feuer. mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir, Herr. Halleluja. Oh, mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir, danke, Herr. Von mehr von dir. Dir. Oh, mehr von dir. Mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Oh, Jesus. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Oh, sing es. Sing es. Ich möchte mehr von dir. Jesus. Oh, danke, Herr. Da ist mehr von dir. Oh, da ist mehr von dir. Oh, danke, Herr. Mehr. Ich gehe tiefer. Ja, Herr. Halleluja. Oh, ich hab gerade noch den Eindruck, es gibt hier Menschen, ich habe das Wort rastlos gehört, ja. Du hast, ich glaube, es sind einige, die es betrifft, rastlos, ja. Du kommst nicht mehr so richtig zur Ruhe. Es sind ganz viele Sachen, deine Gedanken kommen nicht mehr zur Ruhe. Und da ist Rastlosigkeit in deinem Leben, ja. Da ist Rastlosigkeit in deinem Leben und du kommst einfach nicht mehr zur Ruhe. Ja, wenn dich das betrifft, dann komm hier nach vorne. Dann hatte ich noch ein anderes Bild. Du hast Schmerzen in deiner Ferse. Ja, also dir tut es immer, wenn du auftrittst oder so, hast du Schmerzen in deiner Ferse. Wenn das betrifft, komm auch nach vorne. Ja, und dann hatte ich noch Blut gesehen. Ja, und diesem Blut hat was nicht gestimmt. Ja, ich hatte einfach den Eindruck, du hast irgendeine Blutkrankheit oder irgendwas stimmt mit deinem Blut nicht. Da ist eine Diagnose mit deinem Blut. Wenn dich das betrifft, komm auch nach vorne. Alle, die mit das Thema rastlos, geht mal auf die Seite rüber. Alles das Thema rastlos. Dann ist jemand mit dieser Ferse da. Hat jemand das mit dieser Ferse? Du? Okay. Halleluja. Herr, ich danke dir, Herr. Welche Ferse ist denn? Links oder rechts? Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir jetzt für diesen Heilungsstrom, Herr. Ich danke dir, Herr, in Jesu Namen. Diese Ferse kommt jetzt in die göttliche Ordnung, Herr. Ich danke dir, Herr, jetzt in die göttliche Ordnung. Jetzt im Namen Jesus. Jeder Schmerz geht jetzt, jede Ursache geht jetzt in Jesu Namen. Und ich spreche diese Ferse jetzt in göttliche Ordnung. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Fang es jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Probier's mal, ob es besser ist. Dann hatte ich noch mit dem Blut. Wer war mit dem Blut? Alles Verse. Oh. Blut. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja, Herr. Ich danke dir, dass dieses Blut jetzt in die göttliche Ordnung kommt. Verse, du warst Verse. Ah. Dann ist aber auch dein Blut in Ordnung. Halleluja. Ich danke dir, Herr, auch dafür die Verse. In Jesu Namen, jetzt empfange es. Verse? In Jesu Namen, jetzt empfange es. Jetzt empfange es. Halleluja. Bei dir war es Blut? Halleluja. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du sie touchst, Herr. Ich danke dir und ich spreche rein in dieses Blut. Vollkommen in göttlicher Ordnung, ja. Die Werte sind alle vollkommen in göttlicher Ordnung. Halleluja. Und zwar jetzt in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass dieses Blut jetzt vollkommen in deiner göttlichen Ordnung ist, Herr. Danke, Herr, für Reinigung jetzt in Jesu Namen. Touch sie. Touch sie. Oh, touch sie. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Was war bei dir noch? Blut auch. Halleluja. Auch da, ich danke dir, Herr, in Jesu Namen. Dieses Blut kommt jetzt in die göttliche Ordnung. Ich danke dir, dass alle Werte sich jetzt normalisieren. Ich danke dir, Herr, jede Ursache verschwindet jetzt auch in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Blut vollkommen rein ist, vollkommen, ja, in deiner Ordnung, Herr. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Touch. Touch. touch in Jesu Namen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Diejenigen, wo Fersen hatten, wo sind sie denn? Die sind weg. Okay, dann machen wir weiter. Rastlos, wer war das mit rastlos? Streckt mal. Okay, kommt mal weiter nach vorne kurz. Ich habe einfach gesehen, wie Gott euch in den Raum der Ruhe reinführt, ja. Er möchte nicht, dass ihr getrieben seid, ja. Er möchte nicht, dass ihr ständig getrieben seid, sondern ihr seid der Kopf, ja. Ihr seid nicht der Schwanz, sondern ihr seid der Kopf. Halleluja. Und Gott möchte euch heute Morgen wirklich hereinführen in diesen Ort der Ruhe, in diesen Ort des Friedens, ja. Und aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe raus, dass ihr zukünftig agiert. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt wirklich an der Hand nimmst, in diesen Raum, was du mir gezeigt hast, jetzt reinführst. In Jesu Namen, ja, in Jesu Namen. Jeder Stress weicht jetzt in Jesu Namen. Und ich spreche Ruhe aus, Frieden aus über eurem Leben. Ich danke dir, dass die Situation, die Herausforderungen jetzt switchen in Jesu Namen. Und ich danke, Herr, dass ihr ja aus der Ruhe heraus agiert. Ihr seid der Kopf und nicht der Schwanz. Ihr seid nicht getrieben, sondern ihr werdet geführt vom Heiligen Geist. Und das spreche ich jetzt aus. In Jesu Namen. Ja, Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Touch ihn, touch ihn. Führ ihn rein. Touch, touch, touch. In Jesu Namen. Oh, da ist Ruhe und Frieden in deinem Leben. Ruhe und Frieden in deinem Leben. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Jede Rastlosigkeit hat jetzt ein Ende. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, Amen. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, Halleluja, Halleluja. Ich habe dann den Eindruck, für alle, für die gerade gebetet wurde, ergreift es wirklich im Glauben. Sag nicht, hoffentlich wird es besser, hoffentlich ist morgen besser, sondern sag, ich habe es empfangen und Rastlosigkeit hat keinen Raum mehr in meinem Leben. Ich widerstehe dem im Namen Jesus und ich lasse mich nicht treiben, einfach vom Feind, von Stress, einfach Stress hat nichts in meinem Leben. Aber Jesus hat mich befreit von Stress, Halleluja, seinem Leben im Frieden. Und Frieden ist mein Leben. Halleluja, ergreift es für dich. Ich hatte noch ein Bild zum Schluss für euch zwei, die ihr da steht. Ich weiß nicht, gehört ihr zusammen? Ja. Und ich habe euch gesehen, wie Jesus zu euch gekommen ist. Er hat euch beide an der Hand genommen, ein links, ein rechts, und ihr seid vorwärts gegangen. Ja? Und ich hatte einfach so stark den Eindruck für euch, deswegen gebe ich das weiter. Gott möchte euch weiter in die Herrlichkeit reinführen. Gott möchte euch tiefer an sein Herz noch reinziehen. Ja? Noch tiefer, noch tiefer. Ja, ihr sagt, ich kenne ihn schon, ich liebe ihn schon vielleicht, ja, aber er möchte euch noch weiter packen. Er möchte euch noch weiter reinziehen. Ja? Und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du die zwei, ja, dass du ein Auge auf sie geworfen hast im positiven Sinne, ja, und dass du sie weiter reinführst an dein Herz. Ich danke dir, dass du sie tiefer reinführst, Herr. Ich danke dir, dass sie Dimensionen erkennen werden, die sie vorher gesagt hat, das gibt's doch gar nicht, ja, und dass sie deine Liebe so stark spüren dürfen, Tag für Tag, und sie weitergeben dürfen in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Lasst uns noch Jesus einen richtigen Applaus geben, ja. Du bist gut, Herr. Du bist der Beste, Herr. Dich preisen wir, Herr. Dich loben wir, Herr. Du bist Herr. Du bist Herr. Und wir brauchen dich. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Ich hatte auch noch einen Eindruck, mir geht immer das Wort Taufe durch den Kopf. Und ich habe den Eindruck, es sind einige da und du bist noch nicht als Erwachsener aufgrund deines Glaubens getauft worden. Und in der letzten Zeit kam immer wieder dieses Wort Taufe hoch in dir und du wusstest auch nicht, bedeutet das jetzt, soll mich taufen lassen? Und du warst dir irgendwie unsicher und das soll jetzt wirklich eine Bestätigung Gottes sein. Das ist gut, du hast mich gehört, das war ich, der dir einfach dieses Anliegen ins Herz gelegt hat. Halleluja. Und er sagt, ja, wirklich, lass dich taufen. Amen. Amen. Okay, und jetzt darfst du deinen Platz einnehmen auf dem Weg dorthin. Jeden, den du begegnest, sag ihm einfach kurz, Jesus liebt dich. Halleluja. Ja, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, Halleluja. Glory, glory, glory, glory. Jesus liebt dich. Glory. Halleluja. Ich dachte, ich fange heute mal wieder mit was Lustigem an. Halleluja. Drei erwachsene Söhne hatten Geschenke für ihre ältere Mutter oder alte Mutter gekauft. Der erste sagt, ich habe ein Haus für die Mama bauen lassen. Der zweite sagt, ich habe ihr einen Mercedes mit Fahrer geschickt. Und der dritte sagt, ich habe euch alle übertroffen. Ihr wisst doch, wie gern die Mama in die Kirche geht. Und ich habe ihr einen Papagei geschickt, der die ganze Bibel rezitiert. Die Ältesten der Kirche haben 12 Jahre gebraucht, um ihn zu trainieren. Er ist einzigartig. Ja. Kurz darauf verschickt die alte Dame ihre Dankesbriefe, sagt zum Ersten, schreibt an den ersten Sohn, Tom, das Haus, das du gebaut hast, ist so ungeheuer groß. Ich wohne nur in einem Zimmer und muss aber das ganze Haus putzen. Don, ich bin zu alt, um noch herumzufahren. Ich benutze den Mercedes nur selten und der Fahrer ist so unhöflich. Lieber Paul, du hast ein Gespür dafür, was deiner Mutter gefällt. Das Hähnchen war köstlich. Halleluja. Preis dir, Herr. So viel zum Thema das richtige Geschenk. Halleluja. Ich möchte heute Morgen gerne da weitermachen, wo wir die letzten 2 Wochen schon sind, und zwar bei dem Glauben wie ein Senfkorn. Ja, Matthäus 17, 20 heißt es ja, wenn ihr nur Glauben habt, sagt Jesus, wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Und wir haben schon gesehen, die letzten 2 Wochen, wir haben schon gesehen, es braucht nicht großen Glauben, sondern es braucht ein Glaube so groß wie ein Senfkorn. Und jeder Berg in deinem Leben, du sprichst zu dem Berg, ja, ob dieser Berg Krankheit heißt, ob dieser Berg Mangel heißt, ob dieser Berg finanzielles Problem heißt, ob dieser Berg beziehungsmäßiges Problem heißt oder ob dieser Berg berufliches Problem heißt. Du sprichst zu dem Berg mit diesem Senfkorn Glauben und er wird sich hinwegheben und die Situation wird sich verwandeln. Amen. Halleluja. Und dieser Glaube, der wie ein Senfkorn ist, das haben wir auch schon gesehen, dieser Glaube wird dir direkt von Gott geschenkt. Es ist kein Werk von deiner Seite, es ist keine Sache, die du produzieren kannst oder produzieren musst, sondern es wird dir von Gott geschenkt, indem du Jesus begegnest, indem du dem Vater begegnest, wird dir dieser Glaube geschenkt durch sein Reden zu dir, durch sein Wort zu dir, wird dir dieser Glaube geschenkt. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, Abraham, wie Gott zu ihm redete, sein Herz war voller Unglauben, ja, er lachte über die Verheißungen Gottes, aber Gott redete zu ihm einfach so lange sein Wort, bis dieser Senfkorn-Glaube wieder in seinem Herzen war und Abraham hat einfach gemacht, was Gott gesagt hat und der Zweifel war weg und er ist vorangegangen und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, sagt das Wort Gottes. Er wurde zu unserem Vater des Glaubens, weißt du, nicht aus eigener Kraft war Abraham ein Vater des Glaubens, sondern durch die Gnade Gottes. Amen. Durch das Geschenk des Glaubens Gottes, das ihm zuteil wurde im Reden Gottes, in der Begegnung mit Gott. Wir haben das letzte Mal schon gesehen. In der Begegnung mit Gott wird das Logoswort, das geschriebene Logoswort, das wir hier haben, wird für uns zum Rema-Wort. Ja, das Logoswort spricht zu uns und es wird in unserem Herzen zum Rema-Wort. Dieses Wort, und weißt du, von 1. Mose bis zur Offenbarung ist voller Verheißungen, voller Segensverheißungen. Ich habe es das letzte Mal gesagt, ich glaube 775 oder was hat mal jemand gezählt, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht nachgezählt, ist auch nicht so wichtig, wie viel es genau sind, auf jeden Fall genügend für dich und für mich, für unser ganzes Leben. Ja, und diese Verheißungen, diese Worte Gottes sind wie Samenkörner, ja, die, wenn sie in den Boden unseres Herzens hineinfallen, zu diesem Senfkorn glauben werden. Amen. Ja, dieses Senfkorn Glaube. Gott kann direkt zu dir sprechen, ja, direkt, nicht durch einen speziellen Bibelvers, sondern direkt einfach sein Reden, sein Satz, so wie er zu Abraham gesprochen hat, ja. Und Gott kann einen Bibelvers nehmen und kann ihn in deinem Herzen lebendig machen. Und auch das ist das gleiche Reden Gottes. Entscheidend ist, dass es in dein Herz hineinfällt. Entscheidend ist auch, das vielleicht heute auch noch dazu ergänzt, das Entscheidende ist auch, dass das Rema-Wort Gottes, das, was Gott direkt zu dir sagt, natürlich niemals dem Geschriebenen, also dem Logos-Wort, das ist das allgemeine Wort Gottes, widersprechen darf. Widersprechen kann. Das, was Gott direkt zu dir spricht, das ist das griechische Wort Rema. Ja, es gibt zwei Worte für Wort im Griechischen, Rema und Logos. Und das Wort Rema ist das direkt gesprochene Wort zu deinem Herzen, zu dir. Und es ist entweder direkt ein Bibelvers oder es ist ein Wort von Gott, das auf jeden Fall diesem geschriebenen Wort nicht widerspricht, sondern das dieses geschriebene Wort bestätigt. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Reden Gottes bestätigt immer sein geschriebenes Wort. Halleluja. Und dieses Reden Gottes, dieses Wort Gottes, wie ich gesagt habe, ist dieses Samenkorn, in dem der Glaube Gottes transportiert wird. Ja, Jesus hat ja gesagt, bevor er das mit dem Berg gesagt hat in Markus 11, da hat er das ja auch gesagt mit den Bergen, die sich ins Meer verpflanzen. Und bevor er das gesagt hat, wenn du einfach zu diesem Berg sprichst, bevor er das gesagt hat, hat er gesagt, habt Glauben Gottes. Mit anderen Worten, du brauchst nicht mehr und nicht weniger als Gottes Art von Glauben. Du brauchst nicht deine menschliche Art von Glauben, die bringt dich nur so und so weit. Du brauchst Gottes Art von Glauben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst Gottes Art von Glauben. Halleluja. Halleluja, ich freue mich, hier ist eine ganze Reihe Nürnberger. Ich sehe das gerade, es fällt mir gerade auf, die komplette Reihe Nürnberger. Halleluja, herzlich willkommen. Super. Es war eine starke Zeit in Nürnberg bei euch vor 10 Tagen, war Hammer. Hammer stark. Ja, dass der Glaube, der Senfkorn-Glaube, der durch das Wort bewirkt wird, bewirkt Zeichen und Wunder. Amen. Der Senfkorn-Glaube macht das Unmögliche möglich. Warum? Weil es nicht menschlicher Glaube ist, weil es nicht dein Glaube ist, sondern weil es der Glaube Gottes ist. Und dieser Glaube wird dir geschenkt in der Begegnung mit dem Reden Gottes, mit seinem Wort, mit ihm wird dir dieser Glaube geschenkt. Und deswegen möchte ich heute da weitermachen und möchte ein bisschen darüber sprechen, wie wir mit diesem Samen des Wortes Gottes, ja, ich spreche jetzt entweder vom Rema, das Gott direkt zu dir gesprochen hat, einfach unabhängig von einem bestimmten Bibelvers, und ich spreche genauso vom Logos, also den Bibelversen, durch die Gott zu dir redet. Wie gehen wir mit diesen Samenkörnern richtig um? Und ich möchte da heute in eine Bibelstelle reingehen, und die kannst du dir auch aufschlagen gerne oder auch auf deinem Handy holen, weil das ist die zentrale Bibelstelle heute, und die findest du in Sprüche Kapitel 4, Vers 20 bis 22. Sprüche Kapitel 4, Vers 20 bis 22, und da werden wir Halbsatz für Halbsatz durchgehen heute. Denn hier heißt es folgendermaßen: Mein Sohn, und meine Tochter ist auch gemeint, also liebe Kinder, hier spricht Gott, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Amen. Das ist ein gewaltiger Text. Es zeigt dir, wie du mit dem Wort Gottes richtig umgehen musst, damit dieser Senfkorn-Glaube in deinem Herzen entstehen kann. Das Wort ist ein Same und es wird zu diesem Glauben in deinem Innersten, wenn du es richtig behandelst. Und wir gehen es einfach Schritt für Schritt durch. Das Erste, was Gott sagt, ist, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Mit anderen Worten, damit in unserem Herzen Glauben entstehen kann, überhaupt Glauben entstehen kann, ist zunächst einmal wichtig, dass wir überhaupt wissen, was das Wort Gottes uns sagt. Ja, wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott dir eine bestimmte Segnung in deinem Leben geben will, dann hast du keine Grundlage für Glauben, richtig? Wenn du zum Beispiel der Meinung bist oder dir unsicher bist nur, dass du sagst, ja, vielleicht lässt Gott ja auch einfach diese Krankheit zu, damit ich was lerne und vielleicht kommt es ja sogar von ihm und vielleicht will er ja doch mich jetzt speziell vielleicht doch nicht heilen, ja, dann hast du diese Unsicherheit und diese Unsicherheit kommt schlicht und einfach daher, weil du das Wort Gottes nicht kennst. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Also nimm das genau, was im Wort Gottes steht und das Wort Gottes zum Beispiel in Bezug auf Heilung ist sehr genau, ja, in Bezug auf jede Segnung. Ja, Römer 1, Vers 16, da heißt es, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Und dieses griechische Wort für Heil heißt Soteria. Und Soteria ist Heil in jeder Hinsicht. Ist Heil im geistlichen Sinn. Ist Heil im seelischen Sinn. Ist Heil im körperlichen Sinn. Ist Heil im materiellen Sinn. In jedem Bereich deines Lebens ist das Evangelium die Kraft Gottes, um das Heil in dein Leben hinein zu transportieren. Und damit auch Heilung. Amen. Das ist das Wort Gottes. Oder wenn du weitergehst mit beim Thema Heilung, dann kannst du zum Beispiel reingehen, Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Er selbst trug unsere Krankheiten. Amen. Und er lud auf sich unsere Schmerzen. Ja, da steht es schwarz auf weiß. Am Kreuz hat Jesus unsere Krankheit getragen. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 1. Petrus 2, 24. Da steht es schwarz auf weiß. Heilung ist am Kreuz von Golgatha erworben. Es ist ein Teil des Erlösungswerkes von Jesus Christus. Amen. Weißt du, da gibt's keinen Zweifel. Das ist so. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Das sind seine Worte. Amen. Matthäus 8, 17 zitiert Matthäus den Jesaja 53 und er sagt es dann so, er sagt, denn er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. Halleluja. Ist eine klare Sache, oder? Wenn deine Krankheit weggetragen ist, ja genau, und fortgenommen ist, ist sie dann noch auf dir oder ist sie nicht mehr auf dir? Okay, das ist sein Wort. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Ja, du hast keine Grundlage, wenn du das Wort Gottes nicht kennst. Deswegen ist es wichtig, das Wort Gottes zu hören, das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes aufzunehmen in deinem Herzen. Ja, Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Amen. Halleluja. Der Glaube kommt kommt letztendlich im Kern aus dem Wort Gottes. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auf sein Wort achten. Es ist wichtig, dass wir sein Wort verstoffwechseln. Ja, wenn das Wort Gottes sagt, in 2. Mose 15, 26, ich bin der Herr, dein Arzt, dann ist er nicht der Herr, der dich krank macht. Kannst du vergessen. Amen, ist so. Bist du nicht froh, dass er nicht der Herr ist, der dich krank macht? Sondern dass er der Herr ist, der dich heilt? Amen. Bist du nicht froh, dass er der Herr ist, der jeden Menschen heil sehen will, der jeden Menschen gesund sehen will, der jeden Menschen gesegnet sehen will in jedem Bereich seines Lebens, der dich gesegnet sehen will in Bezug auf deine Familie, der dich gesegnet sehen will in deiner Ehe, der dich gesegnet sehen will in deinen Finanzen, der dich gesegnet sehen will in deiner Arbeit, der dich gesegnet sehen will will in deinem Dienst, der dich gesegnet sehen will in jedem Bereich deines Lebens. Amen. Bist du nicht froh? Das ist das Wort Gottes. Verstehst du, das ist nicht mein Wort, das ist nicht meine Idee. Sondern ja, erzählt den Leuten so schöne Sachen, damit sie sich gut fühlen. Das ist das Wort Gottes. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Und zweitens, meinen Reden neige dein Ohr zu. Mit anderen Worten, nicht nur hören im physischen Sinn ist wichtig, dass du es hörst mit deinen Ohren. Da hatten wir es letzte Woche auch schon davon. Ja, zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Nein, sondern meinen Reden neige dein Ohr zu. Weißt du, neige dein Ohr zu. Das heißt so viel wie genau hinhören. Genau hinhören. Aufnehmen. Ja. Wenn du es so machst, und hier kommt das Wort, ist auch praktisch, dann rinn's rein. Ja. Dann rinn's in dein Ohr rein. Ja. Dann kannst du nicht mehr so leicht raus. Ja? Das ist so, wie wenn du unter Wasser gehst und du machst so, dann hast du nachher Wasser im Ohr. Ja? Und so solltest du dein Ohr dem Wort Gottes hinneigen, ja? Dass es richtig reinrinnen kann, so richtig hören, lesen, studieren, meditieren. Neige dein Ohr zu. Kannst mal mit deinem Kopf zu deinem Nachbarn neigen und sagen, neige dein Ohr dem Wort Gottes zu. Okay. Ja. Weißt du, was oder wem neigst du dein Ohr zu? Dem Wort Gottes oder dem, was Menschen meinen, sagen, was deine Gedanken meinen, sagen, was deine Gefühle meinen, sagen, was die Umstände meinen, sagen, was der Arzt meint, sagt, was der Banker meint, sagt, was der Therapeut meint, sagt und so weiter und so fort. Wem neigst du letztendlich dein Ohr zu? Und damit sage ich nicht, dass du diesen Leuten nicht zuhören sollst, aber letztendlich hast du die Entscheidung, wem neigst du wirklich dein Ohr zu? Amen. Halleluja. Mein Sohn, auf meine Worte achte und meinen Reden neige dein Ohr zu. Ja, Kolosser 3, Vers 16 sagt Paulus so, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Esst es, weil es ist wie Essen. Du brauchst es. Oder wer von euch isst jeden Tag normalerweise, außer wir haben gerade 21 Tage Fasten oder so. Aber normalerweise... Ja, du isst jeden Tag. Warum? Weil du es brauchst. Und genau das Gleiche ist es mit dem Wort Gottes. Du brauchst es, weil es dir die Grundlage gibt für deinen Glauben. Weil aus dem Wort Gottes der Glaube kommt. Er kommt nirgendwo anders her. Du findest nicht den Glauben im Umstand. Du kannst, weißt du, das haben wir als Kinder gemacht, haben so gesagt, ja, wenn morgen früh, was weiß ich, während die Sonne aufgeht, gleichzeitig ein Stern am Himmel auftaucht oder so, dann ist ein Zeichen dafür, dass heute was ganz Besonderes passiert oder wie auch immer. Verstehst du? Das ist nicht die Grundlage. Weißt du, irgendein Zeichen. Ja, ich habe gesehen, der Himmel war rot. Ja. Ich habe den Herrn gefragt, ist das mein Mann, ist das meine Frau? Und dann war der Himmel rot. Wow. Vielleicht hingen auch noch ein paar Geigen da oben irgendwo oder so. Verstehst du, deine entscheidende Grundlage ist nicht in irgendwelchen Zeichen, sondern deine entscheidende Grundlage ist im Wort Gottes. Amen. Mein Sohn, auf meine Worte achte und meinen Reden neige dein Ohr zu. Jesus hat in Matthäus 13, das ist auch ein sehr gutes Kapitel, ich werde jetzt da nicht vorlesen, aber er hat in Matthäus 13, hat Jesus das Gleichnis von den vier Arten von Boden für das Wort Gottes gesprochen. Ja, kennst du es? Und dann hat es den Jüngern ausgelegt und bei der Auslegung hat er gesagt, ja, da gibt es einen Boden, auf den das Wort Gottes fällt und das ist der Weg, ja, also der Asphalt, würden wir heute sagen. Ja. Und wenn das Samenkorn des Wortes Gottes auf den Weg fällt, dann kann es nicht aufwachsen, dann kann da nichts hervorkommen, sondern die Vögel picken es weg. Das ist das, was passiert, wenn wir zwar vielleicht mal das Wort Gottes hören mit unseren Ohren, aber nicht unser Ohr dem zuneigen. Ja, dann ist es so, dann fällt es auf den Weg und ist es weg. Zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Ja, habe ich gehört, das ist mal ganz interessant, mal ein interessanter Aspekt. Was? Heilung ist auch mit dem Kreuz und so weiter inbegriffen. Interessanter Aspekt. Können wir mal vielleicht drüber nachdenken, vielleicht mal irgendwann später, wenn wir krank sind oder keine Ahnung. Ja. Also, nein, neige dein Ohr zu. Sei nicht der Weg, an den das Wort Gottes fällt. Lass dein Herz nicht einen Asphaltboden sein für das Wort Gottes, mit anderen Worten, okay? Sagen wir zu deinen Nachbarn, sei kein Asphalt. Okay? Aber das ist erst der Anfang. Kein Asphalt sein ist schon mal gut, aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Sprüche 4, 21, nächster Punkt, sagt er, lass sie, also die, seine Worte und seine Reden, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Also mit anderen Worten, verliere sie nicht aus dem Blick. Halte sie dir vor Augen. Halte sie dir permanent vor Augen. Es ist gut, wenn du dir wirklich was vor Augen hältst, ja, so zum Beispiel, ja. Jetzt habe ich meine Hand vor Augen, jetzt sehe ich den Roland nicht mehr. Als Beispiel. Aber ganz zwischendurch. Okay. Ja. Aber wenn du wirklich etwas vor Augen hast, dann bedeutet das, du hast keinen Blick mehr für irgendwas anderes. Und das ist das Entscheidende, das ist das, worauf es ankommt. Sowohl das Logos-Wort als auch das Rhema-Wort, das Gott zu dir redet, weißt du, die Verheißung, die Gott zu dir gesprochen hat, halte sie dir vor Augen. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen durch einen Bibelvers. Ja, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen durch einen Bibelvers, der direkt mit deiner Situation vielleicht gar nichts zu tun hat. Aber Gott hat zu dir gesprochen durch diesen Bibelvers. Hast du es schon mal erlebt? Ja, ein Bibelvers, was weiß ich, Prophet Nahum, ja, Nahum 1, Vers 7, Nahum ist ein Gerichtsprophet, aber es sind auch ein paar gute Sachen drin. Und da heißt Nahum 1, Vers 7, heißt es, gut ist der Herr und er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Und dann heißt es weiter, er wird seine Feinde mit Finsternis verschlingen. Ein Ende macht er, nicht ein zweites Mal wird sich die Not erheben. Und du liest es, gerade warst du krank vielleicht oder du hattest eine schwere Krankheit und die Ärzte sagen, ah, es könnte wiederkommen. Und dann liest du diesen Vers und dann steht da, ein Ende macht er, nicht ein zweites Mal wird sich diese Not erheben. Und boom, sagst du, das ist mein Wort. Und du weißt es, das ist mein Rhema-Wort. Gott hat zu mir gesprochen. Halleluja. Das kann ja niemand mehr ausreden. Gott hat zu mir gesprochen. Aber weißt du, jetzt kommt es darauf an, dass du es dir vor Augen hältst. Weil wie viele von euch haben schon gemerkt, dass selbst wenn Gott ein klares Rhema-Wort zu dir spricht, dir das auch wieder aus dem Blick geraten kann. Ja, dass nämlich zum Beispiel plötzlich Dinge kommen in deinem Leben, die dich davon wieder ablenken wollen. Ja, Jesus spricht neben dem Weg vom zweiten Herzensboden, nämlich dem steinigen Herzensboden, also wo ein bisschen Erde drin ist, aber vor allen Dingen Steine sind. Und er sagt, das sind Menschen, oder das ist der Herzensboden von Menschen, die Menschen des Augenblicks sind, sagt er. Menschen des Augenblicks. Das heißt, sobald sie nehmen das Wort Gottes mit Freuden auf, aber sobald es in Frage gestellt wird, sag mal in Frage gestellt, wird das passieren? Ja, das wird passieren, auch gerade dann, wenn Gott zu dir geredet hat. Schau mal, wie oft hat Gott zu Abraham geredet und immer wieder wurde es ihm in Frage gestellt. Lies mal 1. Mose 12 bis 18, 19, bis es dann soweit war mit dem Isaak, bis es dann durch war. Ja, lies mal, wie oft hat Gott zu ihm geredet? Wow, du denkst, meine Güte, so eine Begegnung. Ich meine, das war ja nicht nur, das war total übernatürlich. Einmal war Feuer dabei und dies und jenes und alle möglichen Geschichten. Ja. Also total übernatürlich. Aber weißt du, selbst die übernatürlichste Erfahrung, die du mit Gott hast, kann dir gestohlen werden, wenn du sie dir nicht vor Augen hältst. Deswegen sage ich immer, schreib auf, was Gott zu dir sagt. Dass du es nicht vergisst, dass du es nicht aus den Augen verlierst. Schreib auf, wenn du eine Begegnung hast mit Gott und Gott zeigt dir etwas, dann schreib es auf. Das ist ein Schatz für dich. Halt es dir vor Augen. Das ist wichtig, weil in seinem Wort ist die Substanz, die das bewirkt, was es verheißen hat. In seinem Reden ist die Substanz. Also wenn Gott zu dir dieses Rhema-Wort der Heilung gesprochen hat. Ja, durch seine Wunden bin ich geheilt, als Beispiel. Weißt du, dann ist das dein Rhema-Wort und du stehst da drauf. Weißt du, das hast du da nicht im Verstand. Ich spreche jetzt wirklich, wenn Gott das dir gesagt hat, darauf sollst du dich stellen. Gott gibt uns manchmal für bestimmte Situationen bestimmte Bibelverse, auf die wir uns stellen sollen. Ja, unabhängig, ich habe gerade Nahum 1, Vers 7 genommen, unabhängig, ob das jetzt jeder da rausliest, was du da rausliest, was dir nämlich Gott dadurch gesagt hat, das ist dein Rema-Wort. Und du stellst dich darauf. Und weißt du, das ist deine Grundlage. Deine Grundlage ist noch nicht mal, und pass gut auf, das ist übrigens auch wichtig, nächste Woche haben wir ja Herrlichkeits- und Wunderwochenende, am Samstag die Heilungsräume, wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich an, Heilungsräume Samstag ab 15:30 Uhr, Sonntag dann Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, musst du dich nicht anmelden. Aber weißt du, entscheidend ist deine Substanz, deine Grundlage für dein Wunder ist nicht im Erlebnis. Amen, ist noch nicht mal im Wunder, das du in dem Moment erlebst, wo du jemand betet für dich und bumm, sind die Symptome alle weg. Das ist Halleluja, preist den Herrn, Amen, das ist die Gabe Gottes. Aber weißt du, mach dir immer bewusst, was wirklich die Grundlage für deine Heilung ist, ist Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das heißt, auch wenn du ein Wunder empfangen hast, wenn du ein Wunder erlebt hast, stell dich weiter auf das Wort Gottes. Das ist deine Basis, nicht das Erlebnis, weil das Erlebnis verblasst. Du sagst, ja, am nächsten Morgen wachst du auf und da zwickt wieder irgendwas und dann erinnerst du dich schon gar nicht mehr so genau dran. Wow, wie stark das war am letzten Tag, wo du frei geworden bist von den Symptomen und plötzlich frei laufen konntest und so weiter. Und dann zwickt wieder irgendwas und dann kommt schon... Ja, genau, dieser steinige Herzensboden, die Gefühle, die Symptome, das, was das Empfangene in Frage stellt. Und dann ist es wichtig, was hast du vor Augen? Amen. Das Symptom, das Problem, die Situation oder das Wort Gottes. Was hast du vor Augen? Halleluja, was hast du vor Augen? Wenn du was vor Augen hast, ich habe es gerade schon gesagt, wenn du was vor Augen hast, dann kannst du nicht gleichzeitig 5 andere Sachen vor Augen haben. Und das ist so gut. Weißt du, die Welt bietet dir alles Mögliche an, was du vor Augen haben kannst. Hier und da, dort was, interessant. Manche Sachen fühlen sich auch gut an. Manches verspricht dir sogar tolle Dinge, Erfüllung, keine Ahnung, das geheime Wissen über die Dinge, die sonst keiner weiß und was auch immer. Ja, einfach so, dass du dich gut fühlst. Ja. Erkenntnisse, Sicherheit, was auch immer, Wohlstand, keine Ahnung, ja, irgendwelche, ja, seit 5 Jahren kommt immer wieder im YouTube dieser Werbespot, retten Sie Ihr Vermögen, der Euro crasht und so weiter. Und dann kommt irgendeine Veranstaltung, veranstaltet von einem Edelmetallhändler, da weißt du schon vorher, was die Empfehlung ist, ja, brauchst du nicht mehr gucken, ja, was du kaufen sollst, ist ja klar, ne? Aber, ja, das kannst du dir einen Blick nehmen und kannst darauf dein Vertrauen setzen und kannst sagen, okay, da kommt mir jetzt Hilfe her. Oder aber du kannst dir das Wort Gottes vor Augen halten. Du kannst dir vor Augen halten, 5. Mose 28, Vers 13, wo es heißt, ich werde nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Nachher werde ich es dir vorlesen, den ganzen 5. Mose 28, 1 bis 13, die ganzen Verheißungen. Ja, gesegnet wirst du sein in der Stadt und auf dem Land und was weiß ich was. Also das solltest du vor Augen haben. Nicht, oh, der Euro crasht. Ja, wenn du das vor Augen hast, okay, vielleicht crasht er ja, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, selbst wenn er crasht, ist entscheidend, was du vor Augen hast. Amen. Halleluja. Was hast du vor Augen? Frag mal deinen Nachbarn, was hast du vor Augen? Was hast du vor Augen? Und jetzt die entscheidende Frage. Was hast du vor Augen, wenn das Wort Gottes in Frage gestellt wird in deinem Leben? Was hast du vor Augen, wenn die Symptome, die Umstände, die Gefühle, die Menschen, die Situationen dir etwas anderes sagen als das, was das Wort Gottes dir verheißt? Was hast du dann vor Augen? Entscheide dich, das Wort Gottes vor Augen zu haben. Immer wieder neu. Weißt du, keine Verdammnis, wenn du es mal aus den Augen verloren hast. Das Geniale an Gott ist, er verdammt ja nicht. Das ist das Tolle bei Abraham. Ne? Gott hat ihn nicht verdammt, weil er jetzt den Ismael gezeugt hat mit der Hagar, sondern er ist ihm einfach wieder erschienen. Und Abraham hat ihm gesagt, ja toll, schau mal, ich habe den Ismael, lass den Sohn deiner Verheißung sein. Und dann hat er gesagt, nee. Das soll schon Isaak sein. Ja? Er hat wieder zu ihm geredet. Er war geduldig mit Abraham. Er hat ihm immer wieder neu das Wort Gottes gegeben. Weißt du, du musst auch geduldig sein mit deiner Seele manchmal. Aber du musst dir das Wort Gottes geben. Amen. Halte deiner Seele das Wort Gottes vor Augen. Halleluja. Also, was brauchst du? Du brauchst ein aufmerksames Ohr. Du brauchst einen festen Blick. Und drittens, jetzt kommt der letzte Punkt. Drittens, bewahre sie, die Worte, im Inneren deines Herzens. Amen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Mit anderen Worten, die Worte Gottes müssen in deinem Innersten, das Samenkorn in deinem Innersten muss bewässert werden. Es muss bewässert werden. Weißt du, kein Baum, weißt du, wenn du ein Senfkorn in den Boden wirfst, dann siehst du erstmal gar nichts. Ist normal, ja. Irgendwann mal siehst du vielleicht einen winzigen Keimling. Da denkst du auch noch nicht, dass es mal ein Riesenbaum wird. Ja? Das muss weiter bewässert werden. Wenn du jetzt deswegen sagen würdest, meine, ist ja immer noch kein Baum da und du hörst jetzt auf mit Gießen, dann wirst du nie einen Baum haben. Deswegen ist wichtig, das Wort Gottes zu bewässern. Das heißt, wie bewässerst du das Wort Gottes? Indem du es tief in dein Herz hinein lässt, indem du es meditierst, indem du darüber nachsinnst. Ja, die Bibel sagt, Josua 1, Vers 8, dass ihr Tag und Nacht darüber nachsinnt. Oder sagst du Josua, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, aber das gilt für uns genauso. Wir sollen Tag und Nacht darüber nachsinnen, dass es so, weißt du, dass es an den Punkt kommt, wo egal was kommt in deinem Leben, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und der Teufel sagt dir, alles verloren, keine Chance mehr, ist im nächsten Moment schon das Wort Gottes da. Und du sagst, ich habe das Wort. Gott hat zu mir geredet, hier ist das Wort Gottes, Halleluja, ich habe es vor Augen. Es hat in mir Wurzeln geschlagen. Amen. Das ist so wichtig, weißt du, das ist so wichtig. Wenn wir Wundergottesdienste machen, ist wichtig, auch dass du vorbereitet kommst. Dass du durch das Wort vorbereitet bist. Weißt du, ich will nicht, dass du deine Hoffnung auf eine Heilungsgabe setzt. Du sollst deine Hoffnung nicht auf mich oder auf irgendjemand vom Heilungsteam setzen, sondern du sollst deine Hoffnung und deinen Glauben vor allem auf das Wort Gottes setzen. Amen. Das heißt, bewässere den Garten deines Herzens mit den Verheißungen. Und bleib dran, weißt du, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es geht immer weiter. Wir werden nur, wie heißt es, nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Das heißt, selbst wenn eine Verheißung erfüllt ist in deinem Leben, weißt du, dann gibt es neue Verheißungen, mit denen du weiter vorangehen kannst. Also da gibt es neue Visionen, neue Projekte, neue Dinge, die Gott dich erleben lassen will und in die Gott dich hineinführen lassen will. Und da brauchst du wieder neue Verheißungen. Also es hört nie auf. Also es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, jetzt hast du ein Problem und es löst du jetzt mit Hilfe oder ich löse das mit Hilfe des Wortes Gottes für dich und dann war's das und den Rest deines Lebens setzt du dich zur Ruhe. Nein, Jesus hat von einem dritten Herzensboden gesprochen, in dem Gleichnis vom vierfachen Boden. Er hat von einem dritten Herzensboden gesprochen und zwar, er nennt ihn den von Dornen überwucherten Boden und er sagt, das sind die Herzen, die das Wort Gottes aufnehmen, die es auch eine Zeit lang pflegen, sich vor Augen halten, sodass es sogar Dinge hervorbringen kann. Ja, das ist das Bild, ja, dass es Dinge sogar hervorbringen kann. Aber dann gibt es zwei Möglichkeiten, sagt Jesus, wie das Wort Gottes auf die Dauer wieder aus den Augen verloren wird. Und zwar das erste, sagt er, es ist die Sorge der Zeit. Das heißt, dann kommt doch wieder so einfach mehr und mehr, infiltriert dich wieder das menschliche Denken, die Sorgen der Zeit, ja, aber darum müssen wir uns doch kümmern und ja und das und das und das und das ist ja auch noch und ja und vielleicht ist doch nicht ganz so und es versucht dich wieder zu infiltrieren. Letztendlich die Sorge der Zeit ist wieder der Versuch, dass du es selber versuchst zu machen. Das schnappt dich wieder, dass du wieder selber denkst, ich muss es machen. Manchmal auch auf fromme Art und Weise. Ja, gibt es verschiedene Spielarten. Ja. Ich muss es machen, ich muss mir es verdienen, ich muss es produzieren. Ja. Das ist die fromme Version. Ja. Und du machst dir wieder deine eigenen Gedanken, du machst dir deine eigenen Sorgen, du sorgst wieder für dich selber. So sollte es bei dir nicht sein. Amen. Sondern du bleibst dran, du bewässerst das Wort, du bleibst auf dem Wort, du hältst es dir vor Augen. Ja? Du lässt nicht zu, dass der Geist dieser Welt es dir wieder raubt. Und das Zweite, was Jesus sagt, und das finde ich auch interessant, das Zweite, was er sagt, wie das Wort wieder gestohlen werden kann auf die Dauer, ist der Betrug des Reichtums. Das ist interessant. Das heißt, es kann sein, und das habe ich oft beobachtet bei Leuten tatsächlich, und ich habe die Tendenz in meiner eigenen Seele auch beobachtet und musste sie da ausschalten, ja, weil das ist einfach menschlich. Ja. Du erlebst, dass das Wort Gottes in deinem Leben Frucht bringt, weil du es vor Augen hältst, weil du es glaubst, du wirst gesegnet. Das ist ja so, weißt du, wenn du das Wort Gottes lang genug vor Augen hältst, dann wirst du irgendwann gesegnet. Das bleibt gar nicht aus, du wirst gesegnet. Und Leute werden gesegnet, vielleicht nehmen wir das Beispiel Finanzen, du wirst gesegnet in Finanzen, ja, einfach weil du das Wort Gottes geglaubt hast. Vielleicht hat Gott dich rausgeholt aus einer tiefen Finanzkrise, aus Schulden, aus was auch immer. Und jetzt bist du sogar reich geworden. Durch den Segen Gottes. Und dann sagt Jesus, pass auf, es gibt den Betrug des Reichtums. Nicht, dass du jetzt nicht reich sein sollst, nicht, dass du einfach alles Geld weggeben sollst jetzt wieder. Das ist nicht der Punkt, wenn er es dir sagt, ja. Aber das ist nicht, was er meint, sondern er meint, ja, jetzt ist die Gefahr, dass du dich auf dem ausruhst, was Gott dir gegeben hat. Und dass du sagst, ja, schaut mal, ich habe es geschafft, ich habe es doch, ich habe doch alles, was ich brauche. Was soll ich mich noch weiter ausstrecken? Ich bin ja so gesegnet jetzt. Ich bin gesegnet, den Rest meines Lebens werde ich einfach meinen Segen genießen. Und in dem Moment beginnt das Wort Gottes aus deinem Herzen rauszugehen und du bist nicht mehr so entschieden darin, es vor Augen zu halten und du bist nicht mehr so klar voranzugehen und du hast keine Vision mehr. Das ist das Schlimmste an der Geschichte. Du hast keine Vision mehr. Weißt du, der Punkt ist der, wenn wir durch das Wort Gottes eine Verheißung erfüllt sehen, dann heißt es nicht, dass wir uns zur Ruhe setzen sollen. Ja, ich finde das Zeugnis so spannend von Yonggi Cho. Ja. Wer kennt Yonggi Cho? Ja, der ist ja schon gestorben, aber er war der Pastor der größten Gemeinde der Welt, zum Schluss jedenfalls, mit über 1 Million Mitgliedern in Seoul, Korea. Aber er hat angefangen mit einer Vision, ich weiß nicht genau, was am Anfang war, 500 Leute oder was seine Vision war, dass er 500 Leute in seine Gemeinde bekommt. Gott hat zu ihm immer über Zahlen gesprochen. Das ist nicht bei jedem so, bei ihm war das halt so. Gott hat immer über Zahlen gesprochen bei ihm. Und dann hat er sich gedacht, okay, wenn ich in Seoul, Korea, es war in den 50er Jahren, eine Gemeinde mit 500 Leuten habe, dann kann ich davon gut leben und dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Und durch das Wort Gottes, das er bewässert hat in seinem Leben und sich vor Augen gehalten hat, jawohl, ich werde eine Gemeinde mit 500 Leuten haben, ja, hat er tatsächlich irgendwann und sogar relativ schnell eine Gemeinde mit 500 Leuten gehabt. Und dann war er in Versuchung, sich zur Ruhe zu setzen. Aber Gott hat zu ihm gesprochen, hat gesagt, hebe deine Augen auf, so wie er zu Abraham gesprochen hat, hebe deine Augen auf und sieh. Und ich weiß nicht mehr, was die nächste Zahl war, die Gott ihm gesagt hat, keine Ahnung, 2000 oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat Gott ihm die nächste Zahl gesagt und er hat wieder die Verheißung in Anspruch genommen. Er hat gedacht, okay, gut, wenn ich so weit bin, wenn ich so viel 1000 Leute bei mir in der Gemeinde habe, dann werde ich nur noch Golf spielen. Er war Golffan, ja. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. Nick. Ich kann mir kein langweiligeres Leben vorstellen, als nur noch Golf zu spielen, aber okay. Wer es mag, ja. Okay, dann hat er es erreicht, ein paar tausend Leute in der Gemeinde und wieder hat Gott zu ihm gesagt, nein, nein, mein Freund, das ist noch nicht das Ende. Und so hat Gott ihn immer weiter getrieben, sozusagen, im positiven Sinn getrieben. Ich glaube, die letzte Vision, die er dann hatte, waren 500.000 Leute in der Gemeinde und dann hat er 500.000 gehabt. Und also, versteht ihr? Dass Gott dir Dinge geschenkt hat in deinem Leben, heißt nicht, dass du stehen bleiben sollst. Amen. Dass Gott dich segnet durch sein Wort, ist selbstverständlich. Aber wenn er dich gesegnet hat durch sein Wort, dann sollte das für dich umso mehr Ansporn zu sein, zu sagen, Herr, mehr, wo ist die nächste Verheißung, die ich in Anspruch nehmen kann? Amen. Weißt du, es müssen ja nicht immer Verheißungen sein, oh, ich bin todkrank und deswegen brauche ich die Verheißung der Heilung, sondern es kann ja auch sein, wow, ich bin so gesegnet, jetzt Herr, wo ist mein nächstes Projekt? Amen. Immer weiter, ich werde nur immer weiter aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. 5. Mose 28, 13. Nicht zur Ruhe gesetzt. Vor, ich weiß nicht, wie lange ist es her, 1,5 Jahren, glaube ich. Oder nein, 1 Jahr ist es her. Haben wir bei einem Pastorentreffen haben wir den Jesse Duplantis persönlich kennengelernt, den vielleicht einige von euch aus dem Fernsehen kennen. Das ist ein Prediger des Wortes und gleichzeitig ist er einer der reichsten Prediger der Welt, das kann man mit Sicherheit so sagen. Nicht der reichste, ich glaube Kenneth Copeland, aber er ist einer der reichsten Prediger der Welt und das sagt er auch ganz offen. Aber was ich interessant finde, ist, ich glaube, der Grund, warum er so reich ist, warum ihn Gott immer reicher hat werden lassen, ist der, weil er nie stehen geblieben ist. Also er hat mal erzählt, ich habe ihn das sagen hören, er hat gesagt, ich bin jetzt 75, ich glaube jetzt ist er schon 76 oder so, ich bin 75 Und ich war beim Herzspezialisten und der Herzarzt hat mich gefragt, ah, Sie arbeiten aber schon ganz schön viel und so. Und er hat gesagt, ja, volle Kanne, rund um die Uhr. Ne? Also es ist voll am Tun und voll am Arbeiten. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich könnte mindestens seit 20 Jahren mit meiner Frau auf Hawaii sitzen und ich könnte am Strand liegen und meine Frau würde mir die Trauben in den Mund werfen. So die Fantasie, ne? Aber das kann ich nicht. Das geht nicht. Weißt du, warum? Weißt du, manchmal sind wir neidisch auf Leute, die gesegnet sind und scheinbar werden sie immer mehr und immer mehr gesegnet. Aber warum willst du neidisch sein? Streck dich doch selber aus nach mehr. Amen. Streck dich doch danach aus, weiterzugehen. Und ich sage jetzt nicht, dass das oberste Ziel ist, reich zu werden, verstehst du, finanziell jetzt oder so. Das ist ein Beiprodukt, ja, sozusagen. Aber weißt du, wenn Gott dich gesegnet hat, sei es finanziell oder sei es in irgendeinem anderen Bereich, dann ist es ein Zeichen von Gott. Hey, du kannst noch mehr haben, da ist noch mehr für dich. Bleib nicht stehen, geh weiter. Das heißt nicht umsonst, im Deutschen gibt es so einen tollen Vers, wer rastet, der rostet. Ja. Amen. Ja, Jesse, 76, voll. Voll, der arbeitet wahrscheinlich mehr als die allermeisten von uns. Ja. Amen. Er hat es nicht nötig. Weißt du, mit seinem ganzen Geld, da könnte er machen, was er will. Warum soll ich jetzt da so viel machen? Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir gehen weiter. Wir gehen voran. Wir kaufen uns nicht die Hängematte in Saint-Tropez, so wie die Geissens. Sondern wir gehen weiter. Das sind Verheißungen. Weißt du, das sind Verheißungen. Gott will dich grenzenlos weiterführen. Weißt du, da gibt es kein Limit. Die Herrlichkeit Gottes ist grenzenlos. Da gibt es kein Limit für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Da ist kein Limit für den Segen in deinem Dienst. Vielleicht sagst du, ja, wow, ich erlebe, wie Gott gewaltige Wunder tut in meinem Dienst. Ich sage dir, da ist noch mehr. Das sind ganz sicher noch größere Wunder. Lies das Buch über die Wunder in der Azusa Street und du merkst, da ist noch Luft nach oben. Amen. Weißt du, halt dir immer das vor Augen, was noch mehr ist. Halt dir nicht das vor Augen, was weniger ist. Halt dir nicht das vor Augen, was gleich ist. Sondern halt dir das vor Augen, was mehr ist, was dich weiterführt. Das Wort Gottes führt dich immer weiter. Wenn du dir dieses Wort vor Augen hältst, dann wirst du niemals stehen bleiben. Dann wirst du niemals auf einer Stelle bleiben und sagen, okay, das ist jetzt der Segen und das reicht mir. Du wirst nicht auf den Betrug des Reichtums reinfallen. Das ist der Betrug des Reichtums. Und der Betrug des Reichtums kann in jeder Hinsicht sein. Vielleicht ist dir Geld nicht wichtig, aber du lässt dich dadurch betrügen, dass du sagst, wow, jetzt habe ich so eine tolle Familie und so viele schöne Enkelkinder und das ist alles so wunderbar oder Kinder oder was auch immer, alles so wunderschön. Jetzt will ich einfach das genießen. Und die anderen Verheißungen, die vielleicht sonst noch Gott für mich hat, die interessieren mich gar nicht so. Herr, lass mich einfach in Ruhe da in meiner Ecke. In meiner Nische, mit meiner Family, mit meinem Gärtlein. Oh, ich habe so ein schönes Gärtlein, wow. Halleluja. Amen, der Betrug des Reichtums. Okay, er sagt, ich fasse zusammen, er sagt, erstens, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Ja, also neige dein Ohr dem Wort Gottes zu. Zweitens sagt er, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Das heißt, halte sie dir vor Augen. Und drittens, bewahre sie, bewege sie im Innern deines Herzens. Dann bist du ein guter Boden für das Wort Gottes. Jesus spricht vom vierten Boden und das ist die gute Erde und da bringt das Samenkorn Frucht. Und zwar nicht nur einmal ein bisschen Frucht, sondern er sagt, zuerst 30-fach, dann 60-fach, dann 100-fach. Das heißt, die Frucht nimmt zu. Amen. Wachstümlich. Wachstümlich. Schau mal auf dein Leben die letzten 5 Jahre und sag, ist da was und frag dich mal, ist da was gewachsen? Ist was gewachsen? Wenn nicht, dann tu Buße. Dann kehr um zum Wort. Ja. Sag, Herr, ich strecke mich neu aus. Ich will weiter. Ich will wachsen, ich will mehr, ich will deine Verheißung in Anspruch nehmen, ich will ein guter Boden sein für das Wort Gottes. Amen. Und dann sagt er, wenn du ein solcher guter Boden bist, dann sagt er in Bezug auf die Worte Gottes, denn Leben sind sie denen, die sie finden. Leben, weißt du, suchst du Leben. Die ganze Welt sucht nach Leben. Durst auf Leben war mal eine Werbung für eine Sprudelmarke. Ja? Durst auf Leben. Ich weiß nicht, ob du das im Sprudel findest. Weißt? Vielleicht findest du auch ein paar Schwermetalle im Sprudel, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber Durst auf Leben, weißt du, Leben, was ist Leben? Leben ist in Gott, Leben ist in seiner Herrlichkeit, Leben ist in seiner Kraft, Leben ist in seinem Reich, Leben ist in seinem Wort, Leben sind sie denen, die sie finden. Da ist Leben drin, weißt du, Leben in jedem Bereich deines Lebens. Und am Ende sogar ewiges Leben. Halleluja, es ist jetzt schon ewig, es hat begonnen. Amen. Sag mal, ich bin schon da. Das ewige Leben hat begonnen. Es ist in dir. Amen. Es dauert nur ewig. Halleluja. Preis den Herrn. Leben sind sie denen, die sie finden. Ja? Jesus hat gesagt, Johannes 6, 63, hat gesagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Im Wort ist Leben. Shakarabasikababa. Astrid sagt immer so schön, wie sagst du immer? Jung, dynamisch, fit, aktiv. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Halleluja. Durch das Wort. Amen. Und er sagt noch was Zweites. Er sagt, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das heißt, wo du Heilung brauchst, wo du ein Wunder brauchst, wo du einen Durchbruch brauchst, wo du Hilfe brauchst. Ich sag dir was, wenn du mit Gott vorangehst, dann wirst du in Situationen kommen, wo du Hilfe brauchst. Amen. Wenn du mit Gott vorangehst, wenn du seine Verheißungen ergreifst, dann wirst du in Situationen kommen, wo es heiß wird. Oh, preist den Herrn, das ist Leben. Also das ist spannend. Das ist immer so, okay, die nächsten 30 Jahre sind vorausgeplant, ja, alles klar, ich habe schon, mein Job ist sicher bis zur Rente und dann habe ich schon alles ausgerechnet, die Rente ist so und so hoch und das und das und dann habe ich ja meine Eigentumswohnung und mein kleines Terrassengärtchen auf dem Balkon und so weiter und dann weiß ich schon, wie das alles läuft. Das ist kein Leben. Amen. Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ganzes Fleisch. Das heißt, wann immer du Heilung brauchst, wann immer du Wunder brauchst, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld, ja, auch in deinem Land. Weißt du, wir stehen auch für unser Land. Wir haben es am Donnerstag wieder gehört in der Glory Life Schule. Wir stehen für unser Land. Und ich sage dir, wir brauchen einige Wunder in unserem Land. Aber ich sage dir, mein Sohn, auf meine Worte achte und meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung, auch für ihre ganze Nation. Amen. Es ist im Wort. Halleluja. Der Glaube ist im Wort. Preis den Herrn. Bist du bereit, vorwärts zu gehen? Oh. Weißt du, seid ihr als Glory Life Familie, ich spreche mal zur ganzen Glory Life Familie, auch zu denen, die über Livestream zuschauen, egal wo, in Hamburg, in Augsburg, wo auch immer. Oh, am Freitag war es stark. In Augsburg, habe ich gehört, war Heilung. Heilung in Augsburg. Preis den Herrn. So viele Leute sind berührt worden und jemand hat sich auch bekehrt und Wunder sind passiert. Halleluja. Danke, Jesus. Heilung für ihr ganzes Fleisch. Amen. Ist im Wort. Amen. Und deswegen auch ganze Glory Life Familie, bist du bereit? Seid ihr bereit, vorwärts zu gehen, voranzugehen? Weißt du, es sind so viele Dinge, die wir einnehmen müssen. Also Gott hat immer wieder neue Projekte auf dem Tisch. Es gibt keinen Ausruhen. Ne? Jetzt haben wir das Kindergartenprojekt. Halleluja, geht voran. Amen. Also überall neue Gemeinden, neue Gloryhäuser, neue Dienste, neue Angestellte. Halleluja. Also es geht weiter. Amen. Und dann brauchen wir halt immer mal wieder ein Wunder. Weil wir vorangehen. Oh, preis den Herrn. Aber das ist alles drin verheißen im Wort. Leben denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Egal, wie viel wir schon empfangen haben, ich sag dir, da ist noch mehr. Sag zu deinem Nachbarn, da ist noch mehr. Halleluja, Halleluja. Und dann lass uns mal aufstehen zusammen und dann möchte ich über dir zum Schluss 5. Mose 28, Vers 1 bis 13 proklamieren. Den Segen für die auf das Wort Gottes hören, die ihr Ohr dem Wort Gottes zuneigen. Ja, das ist der Segen in jedem Bereich. Halleluja. Und vielleicht bist du in manchen Bereichen schon sehr gesegnet, aber du hast jetzt gehört, es gibt keine Grenzen für die Visionen, die Gott für dein Leben hat. Keine Grenzen für die Früchte, die Gott durch dein Leben hervorbringen will. Keine Grenzen für Fruchtbarkeit für sein Reich in deinem Leben. Und deswegen hör dir das an, lass es dir in deinen Gehörgang hineinrinnen. Ja, neige dein Ohr zu, wenn Gott sagt, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst. Also mit anderen Worten, wenn du auf sein Wort achtest, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, das war nur im alten Bund, jetzt ist es das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums. Ja, wenn du darauf achtest, dann, sag mal dann, was wird dann sein? Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Halleluja, das ist schon gewaltig, als Höchste voran. Weißt du, dass die Leute sehen, wow, der ist immer oben, der ist immer vorne. Wie der Andreas Herrmann so schön sagt, da wo wir sind, ist immer vorne. Und wenn wir mal hinten sind, dann ist hinten vorne. Ja, so, okay. Dann ist hinten vorne, genau. Halleluja. Also, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und sie werden dich erreichen. Ja, in manchen Übersetzungen heißt es sogar, sie werden dich überholen. Das heißt, sie werden dich überwältigen, sie werden dich übernehmen. Du wirst gucken müssen, wie du Speicher machst für den Segen. Du wirst gucken müssen, wie du ihn auffängst, den Segen. Ja? Sie werden dich überholen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Mit anderen Worten, wo immer du arbeitest, wirst du gesegnet sein. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, also deine Kinder und deine Kindeskinder und deine Kindeskinder, wie auch immer. Du wirst gesegnet sein. Ja, an 1000 Generationen hat der Herr Gnade bei denen, die ihn lieben und schenkt ihnen seinen Segen. Ja, es gab mal eine interessante Studie über die Nachkommen von berühmten Leuten. Und es wurde verglichen, die Nachkommen von Zinzendorf, ja, dem Erweckungsprediger, und die Nachkommen von Karl Marx. Beide haben sehr unterschiedliche Samen gesät. Die Nachkommen von Karl Marx waren teilweise Alkoholiker, Tagelöhner, gescheiterte Existenzen. Die Nachkommen von Zinzendorf waren gesegnete Leute in der Gesellschaft, Top-Leute, teilweise später Minister und was weiß ich was. Über 100 Jahre hinweg haben sie das verfolgt. Also, was du säst, hat Auswirkungen auf deine Kinder und deine Kindeskinder. Das ist das, was hier steht. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Amen. Nimmst du das? Sag mal, gesegnet wird sein die Frucht meines Leibes. Und gesegnet wird sein die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, muss nicht alles proklamieren, ich spreche es über dir aus, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Mit anderen Worten, gesegnet wird sein dein Tresor, dein Bankkonto, keine Ahnung, dein Geheimversteck mit den Goldbarren und was auch immer. Also doch, ich wusste es doch, Goldbarren sind die Lösung. Halleluja. Also, gesegnet wirst du sein in allen materiellen Dingen deines Lebens. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Ja, auch das ist die Versorgung Gottes. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Das heißt, wenn du dein Haus verlässt und wenn du wieder hineinkommst, manche sagen auch, ja, wenn du in die Welt kommst und wenn du wieder rausgehst, wenn du stirbst, wie auch immer, der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Das ist auch eine wichtige Verheißung. Amen. Natürlich, weißt du, je gesegneter du bist, umso mehr Feinde erheben sich, allein schon aus Neid. Amen. Okay, aber was heißt es hier? Das ist eine Verheißung. Der Herr wird deine Feinde, und wir sprechen nicht von Menschen, weil unser Kampf im neuen Bund ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern er ist gegen die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt. Ja, er wird diese Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen werden sie von dir fliehen. Halleluja, das heißt völlige Verwirrung im Lager des Feindes. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das Lobpreisteam kann übrigens nach vorne kommen. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, also ausgesondert für Gott, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Letzten Sonntag habe ich gesagt, das wird der Unterschied wieder sichtbar werden. Das ist Maleachi 3, Vers 18. Der Unterschied wird wieder sichtbar werden zwischen denen, die Gott folgen und denen, die nicht Gott folgen. Auch in der kommenden Zeit. Vielleicht werden Menschen in der Welt eine große Wirtschaftskrise haben, aber du bist nicht angeschlossen an das Wirtschaftssystem dieser Welt, sondern du bist angeschlossen an das Wirtschaftssystem Gottes. Das heißt, der Unterschied wird wieder sichtbar werden. Alle werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Jetzt sind wir beim Überfluss gelandet. Nicht nur Segen, sondern jetzt sind wir schon beim Überfluss. Überfluss an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt, also zum Wohlergehen, in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Mit anderen Worten, du wirst deine Verheißungen erfüllt sehen. Das ist das verheißene Land. Deine Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, wirst du erfüllt sehen. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun. Oh, Halleluja. Um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst viele Nationen ausleihen. Du selbst aber wirst dir nichts leihen. Preist den Herrn, weil du so gesegnet bist. Amen. Wie wäre das? Weißt du, wenn die Zeit kommt, wo die Banken zur Gemeinde Jesu kommen und sagen, könnt ihr uns nicht ein bisschen was leihen? Uns ist das Geld ausgegangen. Amen, wie wäre das? Oh, Glory, da sind wir noch nicht ganz, aber es kommt. Amen. Und der Herr, jetzt kommt's, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst. Amen. Halleluja. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ihr könnt im Hintergrund spielen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wirken. Ich danke dir für dein Wort, Herr, in unserer Mitte, Herr. Danke, dass dein Wort gesprochen wurde, Herr. Danke, dass der Heilige Geist jetzt am Wirken ist, um unseren Herzensboden nochmal so richtig zuzubereiten, sodass das Wort Gottes wirklich reichlich in uns Glaubensfrucht bringen kann, Herr. Danke, Herr, dass du immer wieder neu unseren Boden lockerst, Herr, sodass er das Wort Gottes wirklich mit Aufnahme empfängt, wirklich dem Wort Gottes Raum macht, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns freisetzt, Herr, sodass dein Wort wirklich in unser Innerstes hineinfallen kann, Herr, dass dieses Samenkorn hineinfallen kann, Herr, dass es bewässert wird, Herr. Herr, dass es uns vor Augen steht, Herr. Herr, dass es nicht mehr aus unserem Herzen rauszureißen ist, Herr. Danke, Herr, für diesen Glaubensboden, Herr, den du schaffst in unserem Leben durch dein Wort, Herr. Und danke, Vater, für die gewaltigen Segnungen und Durchbrüche und Wunder und erfüllte Visionen, Herr. Herr, die durch dein Wort in unser Leben kommen, Herr. Wo ganze Bereiche unseres Lebens in Richtung Herrlichkeit verwandelt werden, Herr. Herr, wo Menschen um uns herum gesegnet werden durch den Segen, der von uns ausgeht, Herr. Herr, ja, wo sogar ganze Nationen, Herr, gesegnet werden, zu Jüngern werden, Herr, die Herrlichkeit Gottes erleben, Herr, weil du dein Volk gesegnet hast, Herr. Halleluja, Herr. Oh, komm, streck dich aus, da sind Wunder vorbereitet, da ist Glaube, der einfach in deinem Herzen gerade jetzt dich erfüllt. Vielleicht redet Gott zu dir in Bezug auf eine konkrete Verheißung, die er dir schon lange gegeben hat, aber die irgendwie wieder aus deinem Herzen rausgerutscht ist. Vielleicht spricht er da zu dir und er bestätigt diese Verheißung und er macht es wieder neu fest in deinem Leben, diese Verheißung. Halleluja. Halleluja. Danke ich gleich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, für dein Saatkorn, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken in unserer Mitte, Herr. Danke, Vater, dass diese Saatkörner deines Wortes, Herr, oh, in unseren Herzen explodieren, Herr. Oh, er spricht zu dir, er spricht zu dir. Das sind Saatkörner, das sind Verheißungen. Vielleicht spricht er einfach zu dir und sagt, hey, geh nach Hause mit dieser Not und durchforste mein Wort und ich werde zu dir reden. Ich werde dir mein Wort geben für diese Situation und dieses Wort wirst du nehmen können. Und auf dieses Wort, aus diesem Wort wirst du stehen können. Und dieses Wort wird dich festmachen. Oh, Halleluja. Oh, da ist Stabilität durch sein Wort. Oh, da ist Festigkeit. Oh, da ist Festigkeit. Halleluja. Oh, danke, Vater, dass du diesen Boden in unserem Herzen zubereitest, zurüstest, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Deine Verheißungen, Herr, sie sind Ja und Amen, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ja, deine Verheißungen für Nürnberg sind Ja und Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Shakarabasi kararabasi kananananana. Oh, shakaranana. Er ist der Wunderwirker. Weißt du, das Wunder ist in seinem Wort. Das Wunder ist in diesem Samenkorn seines Wortes. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Sein Geist ist hier. Sein Geist ist hier. Sein Geist ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shekaramanda, Sikararamando. Ekararamasando, Kororo, Kororo. Shekararakoso, Kororo, Kororo, Kororo, Sarara. Halleluja. Halleluja. Friede, Friede, Friede in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, da ist das Samenkorn des Wortes Gottes. Oh, Jesus, das Frucht bringt. Oh, viele beeinflusst. Zu vielen geht. Halleluja. Oh, Auswirkungen auf viele Menschen hat. Weißt du, das, was du in Anspruch nimmst, hat wiederum Auswirkungen auf die Menschen um dich herum. Deswegen ist es unsere Verantwortung, das Wort Gottes aufzunehmen, weil so wie wir es aufnehmen, wird es auch wieder Auswirkungen haben auf die Menschen um uns herum. Auswirkungen. Auswirkungen in der Schweiz. Halleluja. Oh, der Same ist gesät. Shakarika mamasika namasokora basia darara. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, weh in unserer Mitte. Weh mit dem Wort Gottes. Weh in unserer Mitte. Sprich zu unseren Herzen. Gib uns Klarheit in unseren Herzen. Oh, Shikaramando Sakarania Sananana. Oh, Rebasirarara. Oh, Rebasikarara. Vater, in dem Namen Jesus bete ich für all diejenigen hier im Raum, die durch eine schwere Situation gehen, wo ihnen alle möglichen Dinge vor Augen gestellt wurden, nur nicht das Wort Gottes. Alle möglichen Szenarien, Szenarien von Tod vielleicht, Szenarien von Bankrott, Szenarien von Scheidung und von Zerbruch in der Familie oder was auch immer, wo diese Szenarien vor Augen sind. Vater, ich danke dir jetzt, Herr, dass du diese menschlichen teuflischen Szenarien zerbrichst jetzt über ihren Herzen, Herr, und dass du dein Wort durchdringen lässt heute Morgen, Herr. Oh, deine Verheißung durchdringen lässt, Herr, heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oh, mein Gott wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit. Halleluja. Gesegnet werde ich sein in meiner Familie. Gesegnet werde ich sein bei meiner Arbeit. Gesegnet werde ich sein in meinem Körper. Gesegnet werde ich sein in meinen Finanzen. Gesegnet werde ich sein in meinem Dienst. Frucht wird mein Dienst bringen. Oh, ausbreiten wird sich mein Dienst. Halleluja. Und viele, viele werden gesättigt werden und dadurch gesegnet. Halleluja. Halleluja. Oh, lass dein Glauben fliegen. Halleluja. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Oh, größere Herrlichkeit. Größere Herrlichkeit. Oh, größere Herrlichkeit. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, erhebe deine Stimme, beginne ihn zu loben und zu preisen. Der Weg ist frei. Oh, der Weg ist offen. Oh, der Weg ist offen für dich. Der Weg ist offen, groß zu denken. Der Weg ist offen, weit zu schauen. Der Weg ist offen, Wunder zu denken. Der Weg ist offen und frei, ungewöhnliche, außergewöhnliche Dinge zu denken. Der Himmel ist offen. Was kein menschliches Auge gesehen hat, was in kein menschliches Ohr gekommen ist, kein menschliches Herz sich jemals ausgedacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Halleluja. Und er lässt es dich sehen. Er lässt es dich sehen. Mehr und mehr und mehr. Halleluja. Oh, schreib auf, was du siehst. Schreib auf, was er zu dir spricht. Halte dir seine Verheißungen vor Augen. Halte dir sein Wort vor Augen. Halleluja. Danke, Jesus. Und übrigens, wenn du einige Verheißungen zusammengefasst haben möchtest, dann kann ich dir empfehlen, und diese Zettel mit, diese Blätter mit Bibelstellen am Infotisch mit Verheißungen zu verschiedenen Bereichen, für Heilung, für verschiedene Dinge einfach in deinem Leben, für Wohlergehen, alle möglichen Dinge, kannst du einfach diese Blätter dir mitnehmen, die finden sich da am, ja, oder am Welcome-Tisch da in diesem Schriftenständer, kannst du dir mitnehmen, um dir das Wort Gottes vor Augen zu halten. Halleluja. Lass es nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre es im Innern deines Herzens. Denn Leben ist es für die, die es finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. Halleluja. Danke für dein Wort. Danke für dein Wort. Halleluja. Also ich habe vorher im Lobpreis, habe ich das so gesehen, ich habe so zum Vater geschaut und ich habe so gesehen und empfunden, also der Vater möchte uns so gern seine Segnungen schenken, seine Wunder schenken. Er möchte, also wenn wir einfach nur durch Jesus, durch das Kreuz kommen, das habe ich gesehen, das ist entscheidend, dass du durch das Kreuz kommst. Und wenn wir durch das Kreuz von Golgatha kommen, er ist unser Vater und er möchte uns alles schenken. Er möchte uns segnen in jedem Bereich. Er möchte uns Überfluss und Fülle geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Ah, er hat Freude dran, seine Kinder zu segnen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen, ihr Lieben. Nehmt doch einfach noch mal kurz Platz. Warum tun wir nicht an der Stelle vielleicht einfach ein paar Verheißungen proklamieren, noch in Bezug auf unsere Finanzen? 5 Steine des Glaubens für Finanzen, bevor wir gleich noch eine Sammlung einnehmen. Lass uns das einfach proklamieren, weil da ist Kraft drin im Wort. Das sind Worte, die Gott zu deinem Herzen spricht in Bezug auf deine Finanzen. Deswegen lass es uns gemeinsam proklamieren. Proklamation hilft, um Dinge ins Herz zu bekommen. Also lasst uns das vor Augen halten, was Gott über Finanzen sagt jetzt an dieser Stelle. Lass uns das sagen, Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Halleluja, Amen. Ist das nicht wunderbar? Macht es was mit dir? Halleluja, Amen. Weißt du, und jetzt hast du die Gelegenheit zu säen in diesem Boden seines Wortes. Jetzt hast du die Gelegenheit, dich zu verbinden mit dem Finanzsystem Gottes, indem du in sein Reich hineingibst. Also was für ein Vorrecht, dass Gott uns diese Möglichkeit gegeben hat, dass wir sein Reich, weißt du, dass Gott sich mit seinem Reich auch von unseren Finanzen hier auf der Erde sozusagen abhängig gemacht hat. Ja, dass er sein Reich durch uns finanziert werden lässt, das ist der Hammer. Und deswegen frag den Heiligen Geist heute Morgen, sag Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich hineinsähe in diesen Boden heute Morgen? Ja, wenn er dir einen Betrag zeigt und du hast ihn nicht dabei, ist das kein Problem. Du kannst eine Verpflichtungserklärung nehmen unter deinem Stuhl, kannst die ausfüllen und kannst es in den nächsten Tagen überweisen, auch wenn du gerne am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung bekommst, damit du es beim Finanzamt absetzen kannst, dann kannst du auch diese Verpflichtungserklärung nutzen. Du kannst natürlich auch in bar geben, wenn wir jetzt die Eimer durch geben. Wenn du über Livestream zuschaust, da werden dir die Infos eingeblendet, dann kannst du die IBAN nutzen, um zu überweisen. Du kannst per PayPal geben oder du kannst deine Kreditkarte nutzen, indem du auf unsere Homepage gehst und dort die Daten eingibst. Einfach tu das, was er dir zeigt. Säe in diesen Boden hinein. Weißt du, es ist ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden. Amen. Es ist ein Saatkorn in den Boden des Wortes. Was glaubst du, wenn du mit offenem Herzen, weißt du, wenn du im Glauben an die Verheißung Gottes, die wir gerade proklamiert haben, dieses Saatkorn säst, was glaubst du, was das bewirkt? Amen. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Amen. Okay, lasst uns durchgeben, die Eimer. Und ihr über Livestream tut das, was Gott euch gezeigt hat. Und während ihr gebt, möchte ich euch noch ein paar ermutigende Dinge wieder weitergeben. Zeugnisse, was Gott getan hat in den letzten Tagen. Hier ist ein Zeugnis, das ist jetzt nicht in den letzten Tagen passiert, aber sie gibt jetzt Zeugnis davon. Und zwar bezieht sich das auf die Heilungsräume. Wir haben ja nächsten Samstag wieder Heilungsräume und da werden wir auch wieder viele Heilungen und Wunder erleben. Ich habe es vorher erwähnt, du musst dich dafür anmelden. Aber hier ist jemand, sie schreibt, ich war vor knapp 2 Jahren bei Glory Life in den Heilungsräumen. Dort wurde für Befreiung von Allergie und Heuschnupfen gebetet. Seitdem bin ich frei von jeglicher Allergie, Juckreiz und Heuschnupfen. Selbst Mückenstiche jucken nicht mehr. Preis den Herrn. Amen. Den Segen ziehe ich mir auch noch. Halleluja. So weit bin ich noch nicht. Halleluja. Preis den Herrn. Das sind die Heilungsräume. Aber es gibt ja auch Phenistil oder was auch immer. Okay, hier aus dem Glory House Holzgerlingen. Eine Frau hatte sehr lange Geräusche wie ein Mähdrescher im Ohr. Vor 2 Wochen im Glory House habe ich ihre Ohren mit Öl gesalbt, ohne dass ich wusste, dass sie Probleme hat. Am nächsten Tag waren die Geräusche weg. Sie hat es noch 2 Wochen lang geprüft und hat jetzt ihr Zeugnis erzählt. Halleluja. Preis den Herrn. Hammer. Amen. Im Herbst ist ein alter Mann gekommen und hat erzählt, dass er mehrere Knoten in den Lungen hat. Ich habe für ihn gebetet. Gestern kam er zu mir und erzählt, dass sie ihn 2-mal überprüft haben und keine Spur von Knoten mehr gefunden haben. Halleluja! So stark! Hier anderes Zeugnis. Gott hat ein 1,5-jähriges Mädchen, das im Sterben lag, nach dem Gebet im Glory House geheilt. Glory House Stuttgart. Halleluja! 1,5-jähriges Mädchen, das im Sterben lag, nach dem Gebet im Glory House geheilt. Der Ehemann einer Glory House-Teilnehmerin hatte eine Salmonellenvergiftung. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand war kritisch. Nach dem Gebet wurde dieser Mann ohne Antibiotika geheilt. Halleluja. Amen. Und dann haben wir hier noch, glaube ich, noch ein Bild auch von unseren U-Bahn-Evangelisten. Die U-Bahn-Evangelisten werden immer mehr. Kannst du mal reinblenden. Es gab gestern die 2. U-Bahn-Evangelisation mit weiteren Erntearbeitern. Genau hier sind sie dann, das ist nicht in der U-Bahn, wie ihr erkennen könnt. Aber sie haben eine Bekehrung erlebt in der U-Bahn. Sie haben das Wort Gottes gesät. Sie haben für Leute gebetet. Schmerzen sind verschwunden und so weiter. Und hier steht, eine Teilnehmerin lief mit einem Schild, haben Sie Schmerzen, herum, was zu vielen Heilungsgebeten führte in der U-Bahn. Also in der U-Bahn, haben Sie Schmerzen, und ein Heilungsgebet. Halleluja. 2 Teilnehmer standen in der U-Bahn auf und predigten das Evangelium, was zu anschließenden Gesprächen führte. Wow, also ich glaube, ich muss auch mal wieder U-Bahn fahren in Stuttgart. Der Evangelisationsvirus hat sich im Team stark potenziert, sodass die Teilnehmer gar nicht aufhörten zu evangelisieren und ich von verschiedenen Evangelisten noch Zeugnisse bekam, als diese auf dem Nachhauseweg einfach weiter in der Bahn evangelisierten. Somit ein voller Erfolg der Lust auf mehr Macht, mehr Erntearbeiter und mehr Ernte. Halleluja, preist den Herrn, Amen. Hammer, Hammer, Hammer. So stark, Halleluja. Ganz kurz noch eine Info, wir haben ja jetzt im Anschluss an den Gottesdienst das Treffen unseres pastoralen Teams. So etwa 20, 25 Minuten nach dem Gottesdienst treffen wir uns im Jugendgottesdienstraum, zu eurer Information. Und die, die den Mail gekriegt haben wegen der Besprechung für unser Kindergartenprojekt, wir treffen uns direkt im Anschluss an den Gottesdienst, und zwar fangen wir oben an bei den Kinderräumen. Also wir treffen uns bei den Kinderräumen direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Okay? Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Genau. Amen. Halleluja. Streckt eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für jedes Saatkorn, Herr, das gesät wurde. Herr, es ist nicht nur Geld, das gesät wurde, sondern mit diesem Saatkorn wurde Senfkorn Glaube unseres Herzens gesät in deine Verheißungen, Herr. Wir haben deine Verheißungen proklamiert, Herr. Und so nehmen wir sie in Anspruch. Und wir sagen, Herr, jeder Einzelne, der angeschlossen ist, einfach an das Finanzsystem des Himmels, Herr, er wird in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und immer überreich sein zu jedem guten Werk. Du wirst deinen guten Schatz, den Himmel, immer wieder auftun und uns Segen geben für alles, was wir brauchen, für jedes Projekt, für jede Vision, für alles, was du in Auftrag gibst, Herr. Du wirst es auch bezahlen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus, für deine Verheißung in Apostelgeschichte 19,11. Halleluja. Danke. Ach komm, Schatz, betest du heute mal für die, ich fühle mich so uninspiriert. Oh, Vater, streckt eure Hände aus, genau. Vater, wir danken dir für deine Kraft, die jetzt reingeht in jedes einzelne dieser Kleidungsstücke, Herr. Wir danken dir, Herr, dass Dämonen ausfahren. Wir danken dir, dass alle Krankheiten geheilt werden in dem Namen Jesus, weichen. Einfach immer diese Kleidungsstücke aufgelegt werden im Namen Jesus oder Tücher auch in Jesu Namen. Wir segnen alle, die irgendwo in Krankenhäusern liegen, Altersheimen sind. Wir danken dir, dass deine Heilungskraft durchgeht und jeder Einzelne geheilt wird. Danke für die Berichte, die wir hören. Halleluja, weil du, Halleluja, der Heiler bist, weil du der Arzt bist. Wir sagen Jahwe Rapha, du bist der Herr, unser Arzt. Danke, Herr. Amen und Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Unser Heilungsteam ist im Anschluss an den Gottesdienst noch bereit, auch die Hände aufzulegen. Und wir glauben Markus 16, 17, wenn wir Kranken die Hände auflegen, dann werden sie gesund werden. Außerdem werden wir am Schluss die Heilungshotline einblenden, wo du eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes anrufen kannst und für dich beten kannst über Telefon und dort Heilung empfangen kannst. So, jetzt an der Stelle wollen wir einfach nochmal zusammen aufstehen, weil die Sabrina hat noch ein wichtiges Wort für uns und wir wollen einfach hören, was sie zu sagen hat. Halleluja. Halleluja. Ja, ich würde euch jetzt bitten, nicht rauszugehen oder aufs Klo zu gehen. Wir haben in 10 Minuten oder so zu Schluss und dann habt ihr die Zeit dazu. Genau. Ja, wir haben heute über diese wunderbaren Verheißungen wirklich gehört Gottes. Und die Bibel sagt zum Beispiel in Matthäus, dass Heilung ist das Brot der Kinder Gottes. Und all diese Verheißungen, all dies, egal ob es Frieden ist, ob es Freude ist, ob es Errettung ist, all diese Dinge sind wirklich nur für Kinder Gottes, stehen zur Verfügung. Und im Johannesevangelium steht, all denen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Das heißt, du kannst dich nicht bemühen, ein Kind Gottes zu werden. Du kannst nicht durch irgendwelche religiösen Tätigkeiten versuchen, irgendwie ja, vor Gott gut dazustehen, sondern der einzige Weg, so wie es Pastor vorhin auch gesagt hat, ist durch das Kreuz, durch Jesus. Indem du Jesus aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Indem du Jesus deine Herzenstür aufmachst, kommst du in diesen Fluss der Segnungen, kommst du wirklich, ja, wird deine Beziehung zu Gott gerecht. Aber wir müssen uns entscheiden. Es ist eine Entscheidung. Es reicht nicht, dass du in eine Kirche gehst. Weil wenn du dich in eine Garage stellst, bist du noch lange kein Auto. Das heißt, wenn du in eine Kirche gehst oder hier in die Gesellschaft kommst oder die Gemeinschaft kommst, bist du noch lange kein Christ und bist du noch lange kein Kind Gottes. Du musst dich entscheiden. Du musst die Entscheidung treffen. Ich nehme Jesus in mein Herzen auf. Ich möchte ihm ab heute nachfolgen. Ich möchte ihm um Vergebung bitten, wo ich gesündigt habe. Ich möchte ihm um Vergebung bitten, wo ich ohne ihn gelebt habe. Und heute ist die Möglichkeit, diese Entscheidung Entscheidung zu treffen. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Verschieb's nicht auf morgen, weil keiner garantiert dir morgen, keiner garantiert dir deinen nächsten Atemzug. Keiner weiß, was heute Abend passiert. Und wenn du noch nicht die Gewissheit hast in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du noch nicht die Gewissheit hast, was passiert, wenn ich sterbe, komme ich zu Gott oder passiert irgendwas anderes mit mir, komme ich in die Hölle, schaffe ich es nicht zu Gott, dann ist heute die Gelegenheit, wirklich die Entscheidung zu treffen. Oder vielleicht hast du die Entscheidung auch schon mal getroffen, aber du bist wieder weg von Jesus gekommen. Dieses Unkraut in deinem Herzen hat dich von ihm wieder, ja, hat es zugewuchert, diese erste Liebe, diese Beziehung zu Gott. Oder vielleicht hast du auch Sünde in deinem Leben, wo dich wirklich gefühlt wie abschneidet von Jesus und von dieser Sohnschaft. Und ich möchte wirklich dir anbieten, wenn eine dieser drei Gelegenheiten oder diese drei Optionen auf dich zutreffen, möchte ich jetzt mit dir und für dich beten, dass wir das festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du ab heute ein Kind Gottes bist, dass du ab heute zu Jesus gehörst und dass dich ab heute keiner mehr aus seiner Hand reißen kann. Und ich möchte wirklich, wenn du das möchtest, darfst du die Hand hochheben, damit ich sehen kann, mit wem und für wen ich beten kann. Du darfst mir und Gott ein Handzeichen geben, wenn du diese Entscheidung heute festmachen möchtest, wenn du heute wirklich die Entscheidung treffen möchtest, ja, ab heute bin ich ein Kind Gottes, ab heute ist meine Beziehung zu Gott in Ordnung. Ja, ich sehe deine Hand, denn Gott sieht deine Hand auch, Halleluja, es sind noch mehr Leute da, es sind noch mehr da, wo du sagst, okay, ich muss dieses Gebet sprechen, ich muss heute wirklich, heute ist mein Tag, der Vater ruft mich in seine Arme, ich möchte ein Kind dieses Gottes sein, ich möchte nicht mehr allein sein, ich möchte kein Waise mehr sein, ab heute kannst du zu einer Familie gehören, ab heute kannst du wirklich einen Vater haben. Ja, genau, ich sehe deine Hand, Halleluja, es sind noch mehr da, dieses Gebet mitsprechen möchten. Ich sehe eure Hände, Halleluja, auch du am Livestream, wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest, streck Gott die Hand aus, er sieht dich, er sieht dein Herz. Und ich möchte jetzt alle einladen, die diese Entscheidung treffen möchten, ihr dürft nach vorne kommen und ich möchte mit euch und für euch beten. Kommt einfach nach vorne, Halleluja, seid mutig. Halleluja. Darf ich einfach zu mir kommen? Hi. Schön, dass du da bist. Hi. Halleluja. Schön, dass du da bist. Halleluja. Ja, ich habe noch mehr Hände gesehen. Ihr könnt einfach nach vorn kommen. Wer es im Herzen diesen Ruf spürt, dieses Ziehen, dieses wirklich sei mutig. Gott sieht dich. Es ist keine Religion, es ist kein Mensch, sondern Gott sieht dich persönlich. Er zieht dich persönlich. Komm nach vorne und ich möchte mit dir und für dich beten. Halleluja. Halleluja. Genau, du darfst einfach auch herkommen. Halleluja. Schön, dass du da bist. Hallo. Halleluja, genau. Schön, dass du da bist. Halleluja, wunderbar. Halleluja. So schön. Dann würde ich jetzt einfach ein Gebet vorbeten und ihr dürft es mir nachbeten. Und ja, ihr dürft einfach eure Augen schließen und ihren Platz, steckt einfach eure Hände aus und segnet sie einfach. Und ihr dürft einfach sagen, Vater, ihr dürft einfach laut nachbeten, Vater, genau. Im Namen Jesus komme ich jetzt zu dir. Bitte nimm mich auf als dein Kind. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben, Jesus. Ich will dir ab heute nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, Vater, ich danke dir für meinen Bruder. Danke, Herr, dass du ihn gerufen hast, als dein Sohn zu leben, Herr. Danke, Jesus, dass du ihm wirklich ein neues Leben gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass du ihn nie mehr hinausstoßen wirst, Herr. Danke, Herr, für diese Gewissheit, dass er wirklich dein geliebter Sohn ist, Herr, an dem du Freude hast, Herr. Danke, Jesus, dass du ihn mächtig segnest und Heiliger Geist, füll ihn wirklich komplett, füll ihn ganz neu, Herr. Danke, Herr, ich binde alle Zweifel in Jesu Namen in seinem Herzen jetzt. Danke, Herr, und ich setze den Frieden und die Freude des Vaters frei in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater, für meinen Bruder, Herr. Danke, Herr, dass du ihn siehst. Danke, Herr, dass du ihn liebst. Danke, Herr, dass du wirklich ja keinen Sünden mehr gedenkst, wenn sie bekannt worden sind, Herr. Danke, Herr, dass du ihn wirklich annimmst, so wie er ist, und dass die Vergangenheit in der Vergangenheit liegt und dass wirklich ja die Beziehung ganz auf neue Ebenen kommt, auf neue Liebesebenen. Danke, Vater, dass du wirklich ihn an deine liebende Vaterbrust wirklich ziehst. Danke, Herr, dass er deine Liebe spürt, deine Vaterliebe. Ich setze es frei in Jesu Namen. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Vaters, Herr. Danke, Herr, die alles heilt, Herr. Danke, Herr, die jeden Zerbruch heilt, die alles wiederherstellt in Jesu Namen. Danke, Vater, für meinen Bruder. Danke, Jesus, dass du ihn gerufen hast, Herr. Danke, Herr, dass du ihn füllst mit deiner Freude. Danke, Herr, dass wirklich das Alte vergangen ist und Neues geworden ist, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du ihn komplett füllst. Danke, Jesus. Danke, Herr, für neue Kraft, für neue Mut, für neue Vision, Herr. Danke, Herr, dass er wirklich alles ergreifen kann, was du für ihn vorbereitet hast, weil er jetzt ein Kind Gottes ist ab heute. Danke, Herr, für diese Gewissheit, Herr, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater, für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie wirklich füllst, Herr. Danke, Vater, dass du sie an dein Herz ziehst, Herr. Danke, Herr, dass sie so wertvoll ist. Danke, Herr, für diese Perle in deiner Hand, für diese wunderbare Tochter, die Königstochter, Herr. Danke, Vater, für diese Gewissheit. Danke, Heiliger Geist, dass du sie fühlst und wirklich mit ihr ihren Weg gehst, Herr. Danke, dass du Großes geplant hast von ihr. Danke, Herr, dass sie das Evangelium verkünden wird. Und hui, danke, Herr, dass wirklich Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausfahren, dass Tote auferweckt werden. Ich setze es frei in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ja, gebt ihnen mal einen Applaus. Halleluja, so schön. Bleibt noch kurz da. Wir haben noch hinter euch stehen, liebe Mitarbeiter von uns, die gern mit euch noch weiter einfach für euch beten wollen. Wenn ihr das möchtet, ihr dürft euch gern mal umdrehen. Genau. Ihr dürft gern in den Gebetsraum gehen, glaube ich. Genau, ihr geht einfach rüber. Okay, Halleluja. Halleluja. Ja, und wenn du am Livestream dieses Gebet zum ersten Mal mitgebetet hast, dann schreib uns eine E-Mail oder ruf uns an. Und ich glaube, ja genau, und wir würden dich total gern kennenlernen. Halleluja.